Pollard hörten wir mit seinem Song Café of Elimination. Robert Pollard hat 2015 nur ein Debütalbum veröffentlicht, Faulty Superheroes. Da hat dieser Song gerade eben her, stellvertretend für alle anderen Bands, die er so am Start hat. Da werden die Circus Devils mit einem Album, Rickett Wiki, die Guided by Voices Nachfolgeband, hat drei Alben veröffentlicht. Von Guided by Voices selbst gab es so eine Vierfach-CD-Box mit 100 Songs drauf. Also der Mann ist wirklich der hardest working Indie Man of the World, oder wie man immer auch sagen möchte, Robert Pollard, ein ja, großer Kopf, der jedes Jahr, glaube ich, hier auftauchte. Beim Jahresrückblick beim Sunday Service, hier geht's weiter mit Curtis Harding und seinem wirklich sehr souligen Album Soul Power. Shining, das war Curtis Harding. Für alle Leute, die eher so aus der Indie-Ecke kommen, so wie ich, und für Soul vielleicht was übrig haben, aber nicht der größte Soul-Freund gerade sind, für den ist auch diese Platte auf jeden Fall zu empfehlen, weil viele tolle, spannende Songs drauf, die nicht unbedingt dem Soul-Klischee entsprechen, deshalb gerade auch sehr, sehr gut ist. Dem Indie-Klischee entspricht das Projekt Car Seat Headrest von einem gewissen Will Toledo. Der ist Amerikaner, hat auf Bandcamp seit Jahren seine Alben veröffentlicht. Jetzt gibt es eine Compilation von all diesen Sachen, so eine Best-of sozusagen, Teens of Style betitelt. Und hier zu hören der Song Something Soon. Biting my clothes to keep from screaming, taking pills to keep from dreaming. I want to break something important. Das war ein kleiner Griff in die Indie-Hölle mit Car Seat Headrest und ihrem Song Something Soon. Das Ganze vom Album Teens of Style. Für alle Freunde des Gitarrenpops und der Indie-Musik ist diese Platte auf jeden Fall sehr zu empfehlen. War sehr abwechslungsreich, sehr gut gemacht, aber auch halt sehr Indie-lastig. Ganz abwechslungsreich hingegen gibt sich Jeff Özdemir. Das ist ein Musiker, Schallplatten-Label-Betreiber und Plattenladenbetreiber aus Berlin. 33 RPM Store und 33 RPM Records heißen der Laden und das Label dazu. Sein Output, vor allen Dingen seine ganzen Buddies um ihn herum, haben eine Compilation veröffentlicht, Jeff Özdemir and Friends betitelt. Darauf gibt es natürlich Jeff Özdemir in verschiedensten Konstellationen. Einmal solo, dann als Jeff Özdemir's Weapons of Mass Destruction, dann nennt er sich mal Jeff Özdemir's Halloumi Express oder auf Jeff Özdemir with the Arkan and Steve Orchestra, also mit sehr viel Augenzwinkern dabei. Hier kommt er solo mit Baby, Can't You See Now. That is why. Now you know why I wrote this song. Jeff Özdemir hörten wir mit Baby Can't You See. Now, das Ganze von einer sehr wundervollen Compilation Jeff Özdemir and Friends betitelt. Er und weitere Mitstreiter aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis hier auf 19 Songs. Sehr abwechslungsreich das Ganze, sehr nett, sehr charmant gemacht. Ihr hört den Sunday Service Empfang in Hamburg beim Freien Senderkombinat mit den Jahresrückblick, das musikalisch Beste aus dem Jahre 2015. Sehr natürlich subjektiv präsentiert, vorgetragen, ausgewählt. Ihr wisst, hier zählt nur der gute Geschmack, mein Geschmack natürlich. The Go-Team waren auch dabei. The Sea Between, das neueste Album der Band, so ein Schritt zurück zu Alpensound. Hier kommen sie mit Blowtorch. Song Blowtorch von The Go Team. Die Band aus Bristol haben ihren Power Rumpelpop oder war es Rumpel Power Pop, wie auch immer, wieder ein bisschen auf Retro getrimmt auf ihrem neuesten Album The Scene Between. Dadurch haben sie einen Tick an Raffinesse verloren, trotzdem immer noch eine Platte, die viele andere locker in die Tasche steckt. So geht's auch beim Unknown Mortal Orchestra. Drittes Album der Band erschien 2015 mit dem Titel Multi Love, hier der Titelsong. Thank you. my heart and trash it like a hotel room. Who is your garment? Is she? She wants to bury me in Austin or never she go. She don't want to be a man or a woman. She wants to be your love. Unknown Mortal Orchestra, Projekt von Ruben Nielsen, hat sich bereits mit dem Album 2 aus dem Jahre 2013 unsterblich gemacht. Der in Portland ansässige Musiker Ruben Nielsen kommt eigentlich aus Neuseeland und ist vor allem auf der Bühne ein ganz, ganz großartiger Gitarrist. Auf dem Album 2 vor 2 Jahren wurden altbekannte Zutaten wie Lo-Fi, 60s, Psych, Pop und tolle Songs in einem Topf geworfen und heraus kam ein extrem gutes Album mit diversen schrägen Ohrwürmern. Und für das neueste Album Multi-Love wurde dieses Konzept mal eben über den Haufen geworfen und Ruben Nielsen hat was ganz Neues gemacht, sich ein paar Synthesizer zugelegt und im Prinzip ganz neuen Stil sich ausgedacht. Multi-Love ist das Ergebnis, nicht seine beste Platte, aber trotzdem auch eine gute Platte, die man trostlos sich in den Schrank stellen kann, also kaufen kann, in den Schrank stellen und natürlich auch viel, viel hören. Das Unknown Mortal Orchestra. Auch die Freunde des Strokes Sounds kamen 2015 auf ihre Kosten mit The Districts und ihrem Debütalbum A Flourish and a Spoil. Hier kommen sie mit Forth and Rolling. Thank you. Tent in the living room, I could hear music rising up from the street, and I held one of your perfect ankles in my hand. Grasshoppers creaking in the summer night, moths all dancing underneath the street light, kids drinking cider in the shadow. With ash in your shoes, I was waiting to hear from you. Paracetamol, pineapple juice, and that first cigarette. We sat way up front of the bus near the driver in the blazing sun. We swayed between barrels of beer in the cellar in the summer. We danced in the gravel that snaked up to your parents' place. I saw your handwriting written on everything, and I liked it. Now you wake up with ash in your shoes. I was waiting to hear from you. Paracetamol, pineapple juice, and that first cigarette. You kept turning me inside out like a Rubik's Cube until you set me straight. My picture looked good, sellotaped to your mirror, and I wanted to know everything you knew. Fell asleep in the blue tent in the living room. I could hear music rising up from the street. It was a humid evening, but your neighbors were not screaming at each other for once. Now you wake up with ash in your shoes. I was waiting to hear from you. Paracetamol, pineapple juice, that first cigarette. And the bar band drummer whispers, summer swept across the floorboards, followed by her autumn sisters. Tja, große Band, großer Song, großartige Platte. Das waren The Wave Pictures mit ihrem Song We Fell Asleep in the Blue Tent. The Wave Pictures sind zu dritt, wohnen inzwischen in London und haben seit 98 ganz fleißig veröffentlicht. 14 LPs waren dabei, unzählige Singles und EPs und ja, sind nicht müde, ihren Sound immer wieder neu in Rille zu pressen. Erinnern so ein bisschen an ja, den großen Jonathan Richman, so ein bisschen Hefner sind dabei, so ein bisschen auch Herman Dune als Einflüsse. Aber die neue Platte, Great Big Flamingo Burning Moon, was heißt neu, erschien im Februar kam sie raus, also neu 2015, wurde produziert von Wild Billy Childish und der hat natürlich der ehemalige Kopf von The Headcoats und von The Buff Medways nochmal der Band so richtig guten Drive geben können. Für mich die beste Wave Pictures Platte ever und das nach so viel Platten, das ist schon wirklich Hut ab, muss ich sagen, vor da nochmal eine tolle Platte hinzulegen. The Wave Pictures, tolle Band, kann ich nur empfehlen. 2015 erschien auch ein Album, ein neues von den Dodos. Ein bisschen untergegangen fand ich, obwohl da echt ein großer Hit drauf ist. Dieser hier nämlich Competition. Competition. The Dodos, das sind Merrick Long und Logan Kröber. Die beiden kommen aus San Francisco und haben mit Individ ihr 6. Album veröffentlicht. Das ist nicht das Beste der Band, da gibt es schon so ein, zwei Längen drauf inzwischen, aber eben gerade mit Competition ein richtig veritabler Hit, wie ich finde. Ebenfalls aus San Francisco kommt Andy Cabbage und sein Projekt V-Tiver. Da gab es schon 2014 eine Platte, Complete Strangers, kam im Herbst raus, ist aber hier nochmal dann richtig veröffentlicht worden, war vorher nur als Import zu haben und dann war es auch schon 2015. Also kommt jetzt in diesen Jahresrückblick. V-Tiver hören wir hier mit Backwards Slowly. Put a glint in his eye. Tyver hörten wir mit dem Song Backwards Slowly, der neue Platte Complete Strangers, auch schon die sechste von Andy Cabbage und seinem Bandprojekt. Klingt auch anders als früher. Früher haben sie mehr so Neo-Folk gemacht, inzwischen sind sie eigentlich beim klassischen melancholischen Pop angekommen, also sehr viel ruhiger vielleicht als früher. Erinnert so ein bisschen an das, was man von Neil Halstead kennt, den ehemaligen Mitstreiter von Slowdive. Auch nicht die beste Platte von V-Tyver, aber trotzdem noch mit einigen schönen Momenten drauf. Als Alterswerk würde ich abstempeln. Das neueste Werk von Destroyer. Poison Season heißt diese Platte. Ich hätte nicht gedacht, dass Destroyer nochmal eine tolle Platte veröffentlichen. Die waren früher mal gut, aber zwischendurch dann auch irgendwann so ein bisschen, ja, für mich zumindest beliebig geworden. Die neue Platte, ein einziges Highlight. Hier kommen sie mit dem Song Sun in the Sky. You don't start the fire. You just turn it on. Yours is to always know, not why. Just turn your head and walk away. Dinosaur in the eyes, buffalo on the plain. Sun in the sky is still rising. Children lost in the grain. Sun in the sky is still rising. Children lost in the grain. Suffering everywhere you'd look. Really good in that thing. I tried to write a book for you. Couldn't hold the pen, couldn't find the paper. Tender is the night that sweeps us up in its folly. I left my keys on the Kyle and my violin on the trolley. Left my keys on the Kai and my violin on the trolley. What's in that dark love? Is it a song about Gloria? Is it a song about love and the stars up above? You drink a cup of wine to settle your nerves. You float down the Rhine beside your plastic bag. You float down the Rhine clutching a plastic bag. Every time I open my mouth, silence is golden. It blinks and it sighs. It takes a look outside at a ball on a tether. I know a lot about the light, and I heard a bit about the weather. I know a lot about the light. Heard a bit about the weather. To see you crane your neck when the world's at war. Get a tick in your neck. Some bands like the strife. Some bands like to shimmy. Bombs go off in your eye. I'm so much deeper than the damage. Bombs go off in your eye. I'm so much deeper than the damage. sun in the sky is still rising. Sun in the sky is still rising. Sun in the sky is still rising. Sun in the sky. Destroyer hörten wir mit Sun in the Sky. Dan Bejar kommt aus Kanada und klingt hier auf diesem Album ja ganz nach altertümlichem britischen Pop, ganz im Stile von Aztec Camera oder auch Prefab Sprout. Toller Song, tolle Platte. Poison Season heißt dieses Werk. Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal so ein Alterswerk hinlegt. Hut ab vor dieser wirklich wundervollen Platte. Ganz neu, ich glaube ebenfalls aus Kanada, kommen Fist City. Noch nie vorher gehört diese Band, aber auch Everything auf Everything's a Mess gibt es eine Mischung aus, sag ich mal, Dead Kennedy Sound und Surfmusik. Also ein bisschen punkig das Ganze. Hier kommen sie mit Bad Trip. Schlecht war der Trip doch gar nicht. Bad Trip hörten wir von Fist City vom Album Everything is a Mess. Für alle Freunde von Jello Biafra, Dead Kennedy und Surf Sound sehr, sehr zu empfehlen. Hinter Larry Gus verbirgt sich der griechische Produzent Panagiotis Melides. Der hat mit I Need New Eyes vor kurzem eine spannende neue zweite Platte veröffentlicht. Nicht mehr ganz so abgedreht wie sein Debütalbum, aber immer noch gut genug, dass hier ein Song beim Jahresrückblick auftauchen sollte. Und der erinnert sehr stark an den psychedelischen Pop von Animal Collective. Hier kommt Larry Gus mit Nasgonia.